Die Teilnehmer an der 19. internationalen Pyongyanger Frühjahrsmesse besuchten am 27. Mai Mangyongdae, den Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung. Sie waren auch im Museum der Völkerfreundschaft, im Palast der Wissenschaft und Technologie, in Panmunjeom und weiteren.